Stirne auf Beben von den feindlichen Kriegern. Es ist keiner mehr am Leben. Sie hatten sich tapfer zur Wehr gesetzt. Doch der Donnergott hat sie niedergestreckt. In einem kalten Land im hohen Norden machte Odin Sohn über den wilden Horden. Sie waren nun besiegbar in der Schlacht, denn der Donnergott hat über ihnen gewacht. Denn der Donnergott hat über ihnen gewacht. Leben, Mut und Kraft will euch dafür geben. Mit dem Hammer in der Hand steht er bereit. Der Donnergott herrscht in alle Ewigkeit. Der Donnergott herrscht in alle Ewigkeit. Zor, als Gott des Krieges, sein Hammer war das Zeichen des Sieges. Ein nordischer Ase von mächtiger Gestalt, ein Hüne mit unbändiger Gewalt. Versuchten ihn zu bezwingen, doch der Donnergott konnte sie niederringen. Noch heute erinnert er an seine Gewalt. Immer dann, wenn der Donner erhallt. Immer dann, wenn der Donner erhallt. Leben. Mut und Kraft will euch dafür geben. Mit dem Hammer in der Hand steht er bereit. Der Donnergott herrscht in alle Ewigkeit. Der Donnergott herrscht in alle Ewigkeit. Erbt ihn euer ganzes Leben. Mut und Kraft würde euch dafür geben. Mit dem Hammer in der Hand steht er bereit. Der Donnergott herrscht in alle Ewigkeit. Der Donnergott herrscht in alle Ewigkeit. Erbt ihn.